Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Ein ganz besonderer Gruß geht natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Gerhards Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben hier ja eine wirklich dichte Zusammenstellung globaler Ereignisse vor uns liegen. Ein Querschnitt durch Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Alles basierend auf den Analysen und Notizen aus Gerhards Woche. Unsere gemeinsame Aufgabe heute, die Essenz daraus zu filtern, die verborgenen Zusammenhänge vielleicht ein bisschen aufzudecken und Ihnen ja die eine oder andere überraschende Einsicht zu liefern, die so nicht auf den ersten Blick klar ist. Fangen wir doch direkt in der Politik an, da scheint ja einiges in Bewegung zu sein. Okay, schauen wir mal genauer hin. Frankreich zum Beispiel. Nach dem Abgang von François Bayrou hat Präsident Macron jetzt Sébastien Lecornu zum neuen Premierminister gemacht. Und das Ganze mitten in heftigen landesweiten Protesten, Stichwort Blocons tout Bewegung, also sinngemäß blockieren wir alles, gegen Sparmaßnahmen. Ziemlich aufgeladene Stimmung dort, oder? Absolut. Lecornus Ernennung ist schon ein klarer Versuch Macrons, in dieser extrem angespannten innenpolitischen Lage wieder Tritt zu fassen. Ein strategischer Zug, keine Frage. Die Analyse in Gerhards Unterlagen wirft aber, ja, die kritische Frage auf, ob Lecornu trotz seiner Erfahrung wirklich die integrative Kraft und das politische Geschick hat, diese tiefe gesellschaftliche Unzufriedenheit zu kanalisieren und die Proteste einzudämmen. Es wird als echter Lackmustest gesehen für Macrons verbleibende Fähigkeit, das Land überhaupt noch zu einen und seine Reformen durchzusetzen. Bleibt also abzuwarten, ob das mehr ist als nur ein Personalwechsel. Dann gab es dieses, ja, bemerkenswerte Bild aus Peking. China, Russland und Nordkorea Seite an Seite bei einer Militärparade. Schon eine sehr bewusste Zurschaustellung von Nähe. Aber wie tragfähig ist diese Achse wirklich? In Gerhards Notizen wird das ja eher als Flickwerk, denn als festes Bündnis beschrieben. Fast schon, ja, ein wenig spöttisch als autokratisches Selfie bezeichnet. Ja, das trifft den Nagel eigentlich ziemlich gut auf den Kopf. Visuell ist das natürlich eine gewollte, starke Botschaft. Seht her, wir stehen zusammen gegen den Westen. Aber wenn man, wie in den Notizen angedeutet, hinter die Kulissen blickt, dann wird eben deutlich, dass die strategischen Interessen dieser drei Akteure nicht immer deckungsgleich sind. Da gibt es historische Reibungspunkte, unterschiedliche Prioritäten. Denken Sie nur an das komplexe Verhältnis zwischen Peking und Moskau. Oder Chinas oft zwiespältige Haltung zu Nordkorea. Gerhard beschreibt es treffend als, naja, situative Koalition, die primär durch die gemeinsame Opposition zu den USA zusammengehalten wird. Intern gibt es aber erhebliches Potenzial für Risse, ganz klar. Dieses Bild der Einigkeit ist also trügerischer, als es scheint. Interessant, dass die Analyse da so klar auf die internen Brüche hinweist. Okay, heftig ist ja auch die jüngste Eskalation zwischen der EU und Israel. Wegen der Luftangriffe in Katar und Jemen droht die EU jetzt mit spürbar härteren Sanktionen. Es ist sogar von Handelsstopps die Rede. Das klingt schon nach einer neuen Qualität in der Auseinandersetzung. Das ist in der Tat eine Zuspitzung. Die bloße Androhung solcher Maßnahmen, gerade im Handelsbereich, ist ein erhebliches diplomatisches Druckmittel. Das geht weit über frühere verbale Verurteilungen hinaus. Es signalisiert eine wachsende Frustration und Ungeduld innerhalb der EU angesichts des israelischen Vorgehens und der humanitären Situation. Gleichzeitig, und das betonen auch die vorliegenden Analysen, birgt dieser Schritt enorme Risiken. Er könnte die Beziehungen nachhaltig beschädigen und diplomatische Kanäle eher verschließen als öffnen. Und dazu kommt ja noch, dass die interne Einigkeit der EU bei dem Thema bekanntermaßen fragil ist. Also ein echter Balanceakt. Wie Arabien scheint seine Position auf dem Energiemarkt gerade wieder deutlich zu festigen. Die OPEC Plus, also die Organisation Erdöl exportierender Länder und ihre Verbündeten, lockert zwar offiziell die Produktionskürzungen nur leicht, aber Riad darf wohl hinter den Kulissen die eigene Produktion stärker hochfahren. Ist das der clevere Schachzug, als der in den Notizen dargestellt wird? Ja, aus Sicht Riads ist das definitiv ein cleverer Schachzug. Es stärkt Saudi-Arabien nicht nur kurzfristig wirtschaftlich durch potenziell höhere Öleinnahmen, sondern zementiert vor allem seine dominante Rolle innerhalb der OPEC Plus und damit auf dem globalen Energiemarkt. Die Analyse in Gerhards Unterlagen hebt hervor, dass Riad damit quasi demonstriert, wer letztlich die Produktionspolitik bestimmt. Und in einer Zeit großer geopolitischer Unsicherheiten verschafft diese gestärkte Position dem Königreich natürlich erheblichen Einfluss. Die Fähigkeit, sozusagen am globalen Ölhahn zu drehen, ist ein mächtiges Werkzeug, klar. Aber birgt das nicht auch Konfliktpotenzial innerhalb der OPEC Plus? Wenn Saudi-Arabien da so eine Sonderrolle einnimmt, findet sich dazu was in den Notizen? Ja, die Notizen deuten das zumindest an. Also während die kurzfristige Disziplin wohl gewahrt bleibt, könnte diese Ungleichbehandlung auf mittlere Sicht durchaus zu Spannungen führen, mit anderen Mitgliedern, die ebenfalls gerne mehr fördern würden. Das wird als potenzieller interner Reibungspunkt markiert, den man ja im Auge behalten sollte. Okay. Ein weiterer Punkt, der wirklich Sorgen bereitet, laut dem IDEA-Institut, das ist das Internationale Institut für Demokratie und Wahlhilfe, erlebt die Pressefreiheit weltweit ihren stärksten Rückgang seit 50 Jahren. Repressionen, Zensur, Gewalt gegen Journalisten nehmen in fast 100 Staaten zu. In Gerhards Analyse wird da das Bild vom Tanz der Demokratie auf dünnem Eis gezeichnet. Das klingt echt alarmierend. Das ist es ohne Zweifel. Eine freie, unabhängige Presse ist ja kein Luxus, sondern das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Sie ist die Kontrollinstanz der Macht, der Wachhund sozusagen, und versorgt die Bürger mit den Informationen, die sie für fundierte Entscheidungen brauchen. Wenn Regierungen anfangen, die Berichterstattung zu unterdrücken, Journalisten einzuschüchtern, zu zensieren oder gar anzugreifen, dann wird nicht nur die Informationsfreiheit massiv beschnitten, es hebelt eben auch die Rechenschaftspflicht der Regierenden aus. Das öffnet Tür und Tor für Autoritarismus, Korruption, gezielte Desinformation. Der Befund des IDEA-Instituts, wie er hier referenziert wird, ist wirklich ein dramatisches Warnsignal für den globalen Zustand der Demokratie. Wechseln wir mal zur Gesellschaft. Da zeigen sich ja ganz ähnliche Spannungslinien. In Nepal zum Beispiel wurden Social-Media-Plattformen blockiert, weil sie sich weigerten, sich offiziell im Land zu registrieren. Das führte sogar zu tödlichen Protesten. Die Notizen formulieren es ja provokant. Ist die Freiheit im Netz ein Luxus, den sich manche Regierungen nicht mehr leisten wollen? Das Beispiel Nepal, so tragisch es ist, passt leider in ein globales Muster, das auch Gerhard hier nachzeichnet. Weltweit versuchen Regierungen verstärkt, den digitalen Raum unter ihre Kontrolle zu bringen. Die vorgeschobenen Gründe sind vielfältig: nationale Sicherheit, Kampf gegen Fake News. Manchmal geht es aber auch schlicht um politische Machtsicherung oder um Einnahmen durch Gebühren. Klar, das kollidiert aber fundamental mit dem Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit, das natürlich auch online gilt. Die Frage, die sich hier aufdrängt und in den Unterlagen mitschwingt: Wo liegt die Balance zwischen notwendiger Regulierung, etwa gegen Hassrede, und dem Schutz digitaler Bürgerrechte? Die Tendenz zu kompletten Plattformsperren wie in Nepal ist dabei meist ein unverhältnismäßig harter Eingriff. Mhm. Ein ganz anderes gesellschaftliches Spannungsfeld beleuchten die Notizen aus Großbritannien. Dort hält inzwischen über ein Viertel der Bevölkerung die Gefahren der Erderwärmung für übertrieben. Als Hauptgrund wird genannt, dass die Kosten des Klimaschutzes im Alltag spürbar werden. Die unbequeme Wahrheit lautet also: Wenn der grüne Wandel den Geldbeutel belastet, dann bröckelt die Zustimmung. Ja, das ist das klassische Dilemma jeder großen Transformation. Und die Analyse hier legt den Finger genau in diese Wunde. Langfristige, eher abstrakte Ziele wie der Klimaschutz treffen auf sehr konkrete, kurzfristige Belastungen für die Menschen. Sei es durch höhere Energiepreise, Auflagen für Heizungen oder Autos oder neue Steuern. Wenn diese Kosten als ungerecht verteilt oder schlicht als zu hoch empfunden werden, dann erodiert eben die Unterstützung für die Klimapolitik, selbst wenn die grundsätzliche Notwendigkeit vielleicht noch gesehen wird. Das unterstreicht, wie entscheidend eine sozial gerechte Ausgestaltung des Netzes ist und eine ehrliche Kommunikation über Kosten und Nutzen. Gerhard scheint hier zu betonen, dass die reine Fokussierung auf das Ob des Klimaschutzes nicht reicht. Das Wie und die soziale Abfederung sind genauso wichtig für die Akzeptanz. Das Thema Akzeptanz und Vertrauen zieht sich irgendwie durch. Wir sprachen eben schon über die Pressefreiheit weltweit. Scheint die Demokratie unter Druck zu stehen? Die Notizen legen nahe, dass sich die Lage seit der Pandemie nochmals verschlechtert hat. Notstandsgesetze wurden oft nur zögerlich zurückgenommen, Überwachungsinstrumente ausgebaut. Das Misstrauen gegenüber staatlichem Handeln ist gewachsen. War die Pandemie also nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch ein politischer Stresstest mit Langzeitfolgen für die Demokratie? Definitiv. Die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt und bestehende Schwachstellen in vielen demokratischen Systemen offengelegt, teilweise auch massiv verstärkt. Regierungen haben im Krisenmodus zu Maßnahmen gegriffen, die tief in bürgerliche Freiheiten eingriffen, Versammlungsverbote, Bewegungseinschränkungen, digitale Überwachung. Auch wenn vieles davon im Akutfall begründet schien, die zentrale Herausforderung ist jetzt, wie es auch die Analyse andeutet, diese Instrumente konsequent zurückzufahren und verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Die Sorge, die damit schwingt, ist halt, dass einige dieser Kontrollmechanismen schleichend zur neuen Normalität werden könnten oder dass das generelle Misstrauen gegenüber Institutionen dauerhaft erhöht bleibt. Die Pandemie war insofern auch ein Katalysator für demokratieskeptische oder ja gar antidemokratische Tendenzen. Und mitten in diese Verunsicherung platzt dann noch die wachsende soziale Ungleichheit, die viele Menschen ganz direkt spüren. Steigende Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot gerade in Städten, hohe Bildungsausgaben. Besonders junge Leute fragen sich, wie soll ich das alles schaffen? Gerhard formuliert es ja zugespitzt, verstecken sich Zukunftsträume zunehmend hinter Bezahlschranken? Dieses Gefühl der Überforderung und ja, Perspektivlosigkeit ist weit verbreitet und, wie die Notizen unterstreichen, sehr real. Wenn die grundlegenden Dinge, Wohnen, Essen, Energie, Ausbildung so teuer werden und gleichzeitig die Jobsicherheit vielleicht prekär ist, dann frisst das unglaublich viel Energie und finanzielle Ressourcen. Für viele, gerade für die jüngere Generation, bleibt da kaum noch Luft für persönliche Entfaltung, für Risikobereitschaft, für die Gründung einer Familie oder den Aufbau einer Altersvorsorge. Das ist nicht nur individuell belastend, sondern kann, so die Sorge in der Analyse, auch zu sozialem Unfrieden führen, zu politischer Resignation oder im Gegenteil zu einer Radikalisierung. Der soziale Kitt der Gesellschaft wird dadurch schon sehr strapaziert. Das passt ja nahtlos zum nächsten Punkt, der in Gerhards Woche offenbar breiten Raum einnimmt, die zunehmende Berichterstattung über psychische Belastungen. Nicht nur durch die großen Krisen wie Kriege oder den Klimawandel, sondern auch durch diesen alltäglichen Druck. Wirtschaftlich mithalten müssen, sozial und politisch nicht anecken, funktionieren. Die Notizen sprechen vom vernehmbaren Seufzen einer überforderten Generation. Ja, dieser wahrgenommene Druck von allen Seiten ist ein zentrales Thema. Die wirtschaftliche Unsicherheit, die ständige Konfrontation mit globalen Schreckensmeldungen über alle Kanäle, dazu der gesellschaftliche Druck zur Selbstoptimierung, zur permanenten Erreichbarkeit, zur Einhaltung oft diffuser sozialer Erwartungen. Das alles summiert sich zu einer erheblichen mentalen Last. Dass darüber mehr gesprochen wird, ist einerseits positiv, klar, weil es das Thema entstigmatisiert. Andererseits, und das scheint Gerhard hier wichtig zu sein, reicht der Appell an die individuelle Widerstandsfähigkeit nicht aus. Es stellt sich die strukturelle Frage. Wie können wir Gesellschaften gestalten, die weniger Druck erzeugen, mehr soziale Sicherheit bieten und tatsächlich mehr Raum zum Durchatmen lassen? Es geht also um mehr als individuelle Bewältigungsstrategien. Ein wichtiger Punkt. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf die Wirtschaft. Da gibt es ein scheinbares Paradox. Trotz all der globalen Krisen und Spannungen sind die Ölpreise zuletzt gesunken. Die Analyse in den Notizen führt das auf eine schwächere Nachfrage aus den USA zurück und die Ankündigung der OPEC Plus, ab Oktober die Förderung leicht zu erhöhen. Ist das also weniger eine gezielte Krisenbekämpfung mit billigem Benzin, sondern eher ein Zeichen für eine abkühlende Weltkonjunktur? Genau diese Interpretation legt die Analyse nahe. Die Ölpreisentwicklung ist selten monokausal, das wissen wir ja. Aktuell scheinen aber kurzfristige Nachfragesignale eben eine leichte Schwäche in den USA und die Angebotsplanung der OPEC Plus stärker zu wiegen als die unterschwelligen geopolitischen Risiken, die ja eigentlich preistreibend wirken müssten. Ein niedrigerer Ölpreis kann zwar kurzfristig die Inflation etwas dämpfen und die Konsumenten entlasten, aber als Allheilmittel für tiefere wirtschaftliche Probleme taugt er nicht. Es ist eher ein Symptom, ja, das darauf hindeutet, dass die globale Wirtschaftsdynamik möglicherweise nachlässt. Währenddessen sehen wir in China ein anderes Bild. Die Renditen für Staatsanleihen sind auf den höchsten Stand seit November 2024 gestiegen und auch die Erzeugerpreise sowie die Kerninflation ziehen leicht an. Ist das der Versuch Pekings, die lange schwelende Deflationsgefahr endlich in den Griff zu bekommen? Das ist die vorherrschende Deutung, die sich auch in Gerhards Zusammenfassung findet. Steigende Anleiherenditen können auf verbesserte Konjunkturerwartungen hindeuten oder auch auf Interventionen der Zentralbank zur Stabilisierung. Ein leichter Anstieg der Inflation, insbesondere bei den Produzentenpreisen und in der Kernrate, die ja die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, signalisiert, dass die umfangreichen Stützungsmaßnahmen der Regierung und der Zentralbank langsam Wirkung zeigen und die Binnennachfrage etwas anspringt. Die große Frage, die aber auch hier mitschwingt, ist das eine nachhaltige Trendwende oder nur ein Strohfeuer? Und zu welchem Preis, Stichwort Staatsverschuldung, wird diese Stabilisierung erkauft? Das bleibt offen. Und dann die Überraschung aus den USA. Der Großhandelspreisindex, der Producer Price Index, ist im August unerwartet gesunken. Ist das der Hoffnungsschimmer, von dem in den Notizen die Rede ist? Ein klares Zeichen, dass die Inflation endlich zurückgeht und die US-Notenbank Fed vielleicht doch bald die Zinsen senken könnte. Dieser Rückgang im PPI ist tatsächlich ein wichtiges positives Signal, ja? Der Index misst ja die Preise auf der Produktionsebene, also bevor die Waren und Dienstleistungen beim Endverbraucher ankommen. Ein Rückgang hier bedeutet, dass der Kostendruck für die Unternehmen nachlässt. Wenn sie das in Form niedrigerer Preise weitergeben oder zumindest auf weitere Erhöhungen verzichten, dann hat das Potenzial, die Verbraucherinflation nachhaltig zu drücken. Das nährt natürlich die Spekulationen auf eine baldige Zinswende der Fed, was die Finanzmärkte, wie wir gleich sehen, ja fast schon euphorisch aufnehmen. Gerhard scheint hier aber auch eine gewisse Vorsicht anzumahnen. Ob dieser eine Datenpunkt schon den gesamten Trend bestimmt, muss man abwarten. Okay, das erklärt dann wahrscheinlich auch die aktuell recht gute Stimmung an den Aktienmärkten. Tech-Werte und alles rund um KI ziehen kräftig an. Die Anleger setzen voll auf die Hoffnung auf Zinssenkungen. Gleichzeitig aber, und das hebt Gerhard in seiner Analyse hervor, steigen die Renditen für langlaufende Staatsanleihen weiter und die Haushaltsdefizite vieler Staaten wachsen, ist die Party also mit Vorsicht zu genießen. Die Metapher in den Notizen lautet ja: Der Roadtrip hat Schlaglöcher. Exakt diese Diskrepanz ist der Kernpunkt. Die Aktienmärkte, allen voran die Technologiebörsen, feiern die Aussicht auf billigeres Geld und die Fantasie riesiger Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz. Das treibt die Kurse, klar. Aber der Blick auf den Anleihemarkt und die Staatsfinanzen zeichnet eben ein anderes Bild. Steigende Langfristrenditen bedeuten höhere Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen in der Zukunft. Und wachsende Haushaltsdefizite werfen Fragen nach der langfristigen Schuldentragfähigkeit auf. Es ist also eine Phase, in der der Optimismus an den Börsen von den zugrunde liegenden fundamentalen Risiken, den Schlaglöchern, schönes Bild, ja, entkoppelt scheint. Die Analyse mahnt hier zur Vorsicht vor übermäßiger Euphorie. Ganz klar. Sehr spannend. Zum Schluss noch einen Blick auf die Schwellenländer, der in Gerhards Notizen auch Beachtung findet. Bei der Aufnahme neuer Schulden weichen sie offenbar immer häufiger vom US-Dollar ab und nutzen stattdessen Währungen wie den chinesischen Renminbi oder den Schweizer Franken. Der Grund, laut Analyse, die hohen US-Zinsen machen Kredite in Dollar einfach zu teuer. Sehen wir hier den Beginn eines größeren Trends weg vom Dollar, eine Art stille finanzielle Diversifizierung? Das ist eine sehr interessante Entwicklung, in der Tat. Was wir hier sehen, ist eine langsame, aber doch stetige Diversifizierung bei der Schuldenaufnahme einiger Schwellenländer weg vom Dollar. Der primäre Treiber, wie Gerhard es darlegt, ist pragmatisch. Die Kosten. Hohe US-Zinsen und das damit verbundene Währungsrisiko machen Dollarkredite für viele dieser Länder extrem teuer und, ja, riskant. Die Suche nach Alternativen ist also ökonomisch absolut nachvollziehbar. Allerdings, und das wird auch betont, ist dieser Prozess komplex. Die Liquidität und die internationale Akzeptanz von Währungen wie dem Renminbi sind halt noch nicht mit dem Dollar vergleichbar. Und es gibt auch politische Implikationen. Es ist also noch keine komplette Abkehr vom Dollar als Weltleitwährung, aber doch ein klares Zeichen für eine sich verändernde globale Finanzarchitektur. Und eine Anpassung an die gestiegenen US-Zinsen, ein Hinweis auf eine multipolare Finanzwelt vielleicht. So, das war wirklich ein Ritt im Schnelldurchlauf durch die globalen Themen dieser Woche, gefiltert durch die Brille von Gerhards Woche. Von politischen Manövern in Paris über gesellschaftliche Bruchlinien in Nepal und Großbritannien bis hin zu den oft widersprüchlichen Signalen aus der Weltwirtschaft. Es wird schon sehr deutlich, wie eng das alles miteinander verknüpft ist, oder? Absolut. Kein Thema steht für sich allein. Politische Entscheidungen wie Sanktionen oder Personalwechsel haben direkte wirtschaftliche Folgen. Wirtschaftlicher Druck durch Inflation oder die Kosten der Klimapolitik formt die gesellschaftliche Stimmung und kann Proteste auslösen. Und diese gesellschaftlichen Stimmungen und Sorgen beeinflussen wiederum die politische Agenda und die Stabilität von Regierungen. Genau diese komplexen Wechselwirkungen herauszuarbeiten, das ist ja der Mehrwert einer solchen Analyse. Es hilft, die einzelnen Nachrichten besser einzuordnen und das große Ganze zu sehen. Und genau das war unser Ziel für Sie heute. Ihnen, basierend auf den Informationen und Einordnungen aus Gerhards Woche, einen kompakten, aber doch tiefgehenden Überblick zu verschaffen. Wir hoffen, Sie konnten daraus wertvolle Einsichten für sich gewinnen. Und vielleicht noch einen Gedanke zum Mitnehmen, der über die Tagesaktualität hinausgeht und in den Analysen immer wieder aufscheint. Angesichts des Drucks, unter dem Demokratien stehen, angesichts der digitalen Umbrüche und der spürbaren mentalen Belastungen in vielen Gesellschaften, über die wir gesprochen haben, welche Rolle spielt eigentlich das individuelle Wohlbefinden, die psychische Gesundheit jedes Einzelnen, für die Stabilität und Resilienz unserer Gesellschaften und Demokratien insgesamt? Eine Frage, die uns sicher noch länger beschäftigen wird. Ein sehr bedenkenswerter Punkt zum Abschluss. Damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein.